Kazik, refreny bez tonacji, bo już nie wiem, i bez podkładu, tylko sam spróbuję ci zaśpiewać, jakby to jak zaakcentować. Pierwszy refren jest tak, raz, dwa, trzy. Ach, co za noc, prześpiewaliśmy ją. Kazerne, vor dem großen Tor. Steht sie noch davor? So wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen wie einst die Marlen. Sie sehen wie eine aus, dass wir so lieb uns hatten, das sagt man leicht heraus. Und alle Leute wollen es sehen, dass wir beide Laterne stehen, wie einst. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich. Das kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm sogleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlen, mit dir, Lili Marlen. Deine Schritte kennt sie, deinen Zierengang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Aus den stillen Räumen, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Träume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst die Marlen, wie einst die dalej refren tak samo leci. A drugi? Ohne Kaserne vor dem großen Tor, stehen deine Laterne, stehen sie noch davor. So wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wohl. stehen, wie einst wie die Mann.